Ich freue mich auf jeden Fall darauf, eben genau das alles kennenzulernen, wovor ich jetzt noch vielleicht ein bisschen Angst habe oder worauf ich jetzt noch sehr gespannt bin, worunter ich mir jetzt noch nichts vorstellen kann. Ich freue mich darauf, neue Menschen kennenzulernen, auch Menschen mit ganz unterschiedlichen und anderen Lebensansichten, als ich sie vielleicht habe, da ich mir genau das spannend vorstelle.